Wallenstein, 1583 bis 1634. Dann sich nebens auch bei ihm sehen lasset großer Ehrendurst und Streben nach zeitlichen Dignitäten, Würden, Ehren und Macht, dadurch er sich viel großer, schädlicher, öffentlicher und heimlicher Feind machen, aber denselben meistenteils obliegen und obsiegen wird. Derohalben kein Zweifel ist, sofern er nur der Weltlauf in Acht nehmen wird, wird er zu hohen Dignitäten, Reichtum und nachdem er sich zu einer Höflichkeit schicken würde, auch zu stattlicher Heirat gelangen. Der anonyme Auftraggeber, dem der berühmte Regensburger Astrologe Johannes Kepler im Jahr 1608 sein Horoskop erstellt, ist kein geringerer als Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, seinerzeit wie heute besser bekannt unter dem Namen Wallenstein. Es mag im Rückblick seltsam anmuten, wie treffend Kepler Wallensteins Aufstieg zum mächtigsten Mann im Europa des Dreißigjährigen Krieges vorauszusagen wusste. Aber nicht nur über Wallensteins Karriere und sozialen Aufstieg berichtet Kepler treffend, sondern auch über die Charaktereigenschaften seines Klienten. Unbarmherzig, ohne brüderliche und eheliche Lieb, niemand achtend, nur sich und seinen Wollüsten ergeben, hart über die Untertanen, an sich ziehend, geizig, betrüglich, ungleich im Verhalten, meist stillschweigend, oft ungestüm, auch streitbar, unverzagt. So die Analyse des Astrologen. Die Geschichte hat uns gelehrt, dass Kepler, auch was den Menschen Wallenstein betrifft, in vielen Punkten recht hatte. Geboren wird Wallenstein im September 1583. Ob auf dem väterlichen Gut Hermanitz an der Elbe oder in Prag, darüber streiten sich bis heute die Historiker. Er entstammt dem alten böhmischen Adelsgeschlecht der Herren von Waldstein und Wartenberg, die bereits im Mittelalter eine wichtige Rolle in der böhmischen Geschichte spielten. Einige seiner Vorfahren hatten an den Kämpfen um die Unabhängigkeit Böhmens von den Habsburgern teilgenommen, und Wallensteins Großvater Georg, der 1536 in seiner Herrschaft den protestantischen Glauben einführte, schloss sich sogar 1546 dem Fürstenaufstand gegen Kaiser Karl V. an. Eine Familiengeschichte, die zunächst nicht darauf schließen lässt, dass aus Wallenstein einmal der Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen werden wird, der auf Seiten der katholischen Liga gegen die protestantischen europäischen Mächte ins Feld zieht. Über Wallensteins Jugend ist nur wenig bekannt. Seine Eltern gehören der gemäßigten reformatorischen Religionsgemeinschaft der Hussiten an und lassen ihrem Sohn eine entsprechende Ausbildung zuteil werden. Allerdings verliert er beide schon in jungen Jahren. Seine Mutter Margareta stirbt 1593 und sein Vater, Freiherr Wilhelm von Waldstein, nur 2 Jahre später, im Februar 1595. So ist der kleine Albrecht schon im Alter von 11 Jahren vollweise. Mit einem kleinen Vermögen ausgestattet, besucht er zunächst die lutherischen Schulen in Goldberg und Altdorf. Doch der junge Wallenstein ist kein einfacher Schüler. Immer wieder wird er in Schlägereien verwickelt und einmal prügelt er einen Diener in einem Anfall von Raserei sogar halbtot. Nach diesem Vorfall muss Wallenstein die Schule in Altdorf im April 1600 verlassen. Seine Verwandten, die nicht so recht wissen, was sie mit dem aufmüpfigen jungen Mann anfangen sollen, schicken ihn auf eine 2 Jahre dauernde Kavalierstour durch Europa, in der Hoffnung, er möge sich dort die allzu spitzen Hörner abstoßen. Wieder zurück im Deutschen Reich steht Wallenstein in den Jahren zwischen 1602 und 1606 im Dienst verschiedener Herren und sammelt dabei im Krieg gegen die Türken auch erste Erfahrungen auf dem Schlachtfeld. Unter anderem dient er in Innsbruck als Page des Markgrafen Karl von Burgau. In diese Zeit fällt auch der Übertritt Wallensteins zum Katholizismus, um den sich eine Vielzahl von Legenden rankt. So wird berichtet, er sei eines Nachts am Schlossfenster eingeschlafen und aus dem 3. Stock in den Hof hinabgestürzt und habe unverletzt überlebt. Dieser Fenstersturz hat weitreichende Folgen, denn der junge Böhme glaubt, die heilige Jungfrau Maria habe ihn errettet, um ihn einer höheren Bestimmung zuzuführen. Wallenstein zieht die Konsequenz aus dem Erlebten und konvertiert. Für einige Zeit besucht er sogar ein Jesuitenkolleg in Olmütz. Es scheint, als hätten der Sturz und die katholische Erziehung den jungen Heißsporn gezähmt, denn von nun an arbeitet Wallenstein ganz bewusst und zielgerichtet an seiner Karriere und an seinem sozialen Aufstieg. Binnen weniger Jahre entwickelt er sich zu dem Machtmenschen, der im Dreißigjährigen Krieg die Weltbühne betritt. Das Jahr 1607 beschert Wallenstein eine Bekanntschaft, die für sein weiteres Leben weitreichende Folgen haben wird. Er dient als Kämmerer am erzherzoglichen Hof in Wien und lernt den jungen Erzherzog Ferdinand kennen, der nach dem Tod von Kaiser Matthias 1619 zum römisch-deutschen Kaiser gewählt werden und schließlich von Wallensteins engstem Verbündeten zu dessen schärfstem Gegner werden wird. Ein Jahr später lässt sich Wallenstein in Prag vom Hofastrologen des Kaisers Johannes Kepler sein erstes Horoskop erstellen. Durchaus nichts Ungewöhnliches in jener Zeit. Jeder, der in den sogenannten besseren Kreisen verkehrt und etwas auf sich hält, holt den Rat der Astrologen ein. Wallenstein ist tief beeindruckt von so viel weiser Voraussicht. Und als ihm Kepler für das 33. Lebensjahr eine stattliche Heirat, wenn auch mit einer nicht allzu schönen Frau voraussagt, die aber sehr wohlhabend sei, hofft er, auch in diesem Punkt möge der Astrologe nicht irren. Und so kommt es dann auch. Allerdings früher als prophezeit. Bereits im Mai 1609 heiratet der eher bescheidenen Verhältnissen entstammende Adelige aus Böhmen eine der reichsten Frauen Mährens, Lucretia von Witschko. Sie ist reich, kinderlos und verwitwet. Oft wird unterstellt, sie sei hässlich und sehr viel älter gewesen als Wallenstein, Gerüchte, die höchstwahrscheinlich dem Horoskop geschuldet sind. In Wahrheit ist Lucretia bei der Eheschließung gerade einmal 30 Jahre alt. Doch nicht einmal 5 Jahre nach der Hochzeit stirbt sie im März 1614 plötzlich aus bis heute unbekanntem Grund und hinterlässt ihr gesamtes Vermögen ihrem Gatten. Damit steigt Wallenstein quasi über Nacht zum reichsten Mann Mährens auf. In den Jahren bis zum Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges führt der mittlerweile 31 Jahre alte Wallenstein das beschauliche Leben eines mährischen Großgrundbesitzers. Von der großen Karriere, die ihm Kepler vorausgesagt hat, ist noch nichts zu spüren. Vielmehr genießt Wallenstein seinen sozialen Aufstieg und die Annehmlichkeiten eines reichen Mannes auf dem Lande. In diesem Zusammenhang muss man ihm allerdings zugutehalten, dass er die Verwaltung seiner Besitzungen nach modernen unternehmerischen Gesichtspunkten organisiert. Er fördert die Produktivität bis zur Grenze des Machbaren. Kein Stück Acker darf brach liegen, keine Ressource ungenutzt bleiben. Der rührige Unternehmer gründet allerorts Manufakturen, lässt Speicher für Ernteüberschüsse bauen und überschüssige Waren sogar ausführen. 1617 kommt Bewegung in Wallensteins beschauliches Landleben. 10 Jahre nach dem ersten persönlichen Kontakt am Wiener Hof tritt Erzherzog Ferdinand, gerade zum König von Böhmen gewählt, mit einer Bitte an ihn heran. Der reiche Landadelige soll den König, der immer knapp bei Kasse ist, im Friauler Krieg, einem Konflikt mit der Republik Venedig, unterstützen. Wallenstein fackelt nicht lange. Er erkennt seine Chance, sich bei Hofe bekannt zu machen. Aus eigenen Mitteln wirbt er 200 Reiter an und führt sie in die Schlacht. Bei Hofe zeigt man sich dankbar und großzügig. Wallenstein wird in den Grafenstand erhoben. Außerdem wird ihm ein Kommando der mährischen Miliz unterstellt. Zu diesem Zeitpunkt ist Mähren noch kaisertreu. Was sich aber schon ein Jahr später, im Mai 1618, mit dem Prager Fenstersturz und der sich anschließenden böhmischen Revolte gegen die Habsburger, schlagartig ändert. Nun ist Wallensteins große Stunde gekommen. Der Prager Fenstersturz und der sich daraus ergebende Dreißigjährige Krieg werden aus ihm, ganz wie von Kepler vorausgesagt, einen der mächtigsten Männer neben dem Kaiser machen. Im August desselben Jahres trifft sich Wallenstein mit Ferdinand, der ihm seit dem Friauler Krieg eng verbunden ist, zu einem Geheimgespräch. Wallenstein bietet dem zukünftigen Kaiser an, auf eigene Kosten ein Kürassierregiment gegen die revoltierenden Böhmen anzuwerben. Ferdinand nimmt dieses Angebot dankbar an. Als am 20. März 1619 Kaiser Matthias stirbt und Ferdinand ihm auf den Thron nachfolgt, macht er seinen Vertrauten und Geldgeber Wallenstein unmittelbar zum Obristen und setzt ihm ein hohes Salär aus. Als sich die Böhmen 1620 gegen Ferdinand erheben, ihn als König absetzen und den protestantischen Kurfürsten von der Pfalz, Friedrich V., zum König wählen, muss der Kaiser handeln. Er sichert sich die Unterstützung der katholischen Liga, eines Zusammenschlusses der katholischen Länder unter Führung des bayerischen Kurfürsten Maximilian, und überträgt diesem bzw. seinem Feldherrn Johann Graf von Tilly das Kommando für seinen Böhmenfeldzug. Wallenstein wird zum Generalquartiermeister ernannt. Am 8. November 1620 kommt es zur berühmten Schlacht am Weißen Berg vor Prag zwischen den kaiserlichen Truppen und dem böhmischen Heer. Die Böhmen werden vernichtend geschlagen und der inzwischen geächtete Friedrich V. muss fliehen. Mit der Niederlage der böhmischen Aufständischen übernehmen die kaiserlichen Truppen das Regiment in Böhmen. Wallenstein erhält vom Kaiser den Auftrag, das Land zu befrieden. Mit brutaler Härte leistet er dieser Anweisung Folge. Alle Rebellen, die nicht rechtzeitig fliehen können, lässt er hinrichten. Auch Schlesien und Mähren werden von aufständischen Truppen gesäubert, aber damit nicht genug. Der protestantische böhmische Adel wird enteignet und gläubige Protestanten, die sich weigern zu konvertieren, werden verfolgt und vielfach brutal ermordet. Für Wallenstein ist die Enteignung des böhmischen Adels ein Glücksfall. Er erwirbt Ländereien im Umfang von 120.000 Hektar, die fast 5 Millionen Gulden wert sind. Einen Großteil verkauft er gewinnbringend. Wallenstein ist von nun an einer der reichsten und mächtigsten Männer des Reiches. Und er ist ein gewiefter Taktiker, denn er weiß, dass er Besitz und Position absichern muss. Was liegt da näher als eine vorteilhafte Heirat? Und so nimmt er im Juni 1623 Isabella Katharina von Harrach zur Frau, deren Vater einer der einflussreichsten Berater am kaiserlichen Hof ist. Wallensteins gesellschaftlicher Aufstieg ist nicht mehr aufzuhalten. Schon 3 Monate nach der Heirat wird er in den Fürstenstand erhoben und 2 Jahre später zum Herzog ernannt. Dieser kometenhafte Aufstieg bei Hofe ist aber nicht alleine dem Einfluss seines Schwiegervaters geschuldet, sondern vor allem Wallensteins Finanzkraft. Denn mittlerweile hat er Kaiser Ferdinand bereits mehr als 6 Millionen Gulden vorgestreckt. Doch eine solche Karriere ruft schnell Neider auf den Plan, zumal Wallenstein auch beim Militär weiter aufsteigt. Im Sommer 1625 überträgt ihm der Kaiser den Oberbefehl über seine Truppen. Vor allem Maximilian von Bayern neidet Wallenstein seine Favoritenrolle. Er bezeichnet diesen fortan abschätzig als den böhmischen Bauern. In Maximilian erwächst Wallenstein über die Jahre ein ernstzunehmender Konkurrent, mit dem nicht zu spaßen ist, steht doch der überaus erfolgreiche Feldherr Tilly in seinen Diensten. Dennoch stehen in den Jahren bis 1630 die Sterne für Wallenstein gut. Der Sieg über den Dänenkönig Christian IV. Und die mit diesem verbündeten norddeutschen Fürsten trägt Wallenstein erneut Ruhm ein. Im März 1628 lässt der Kaiser alle Titel und Privilegien der besiegten mecklenburgischen Herzöge auf seinen Oberbefehlshaber übertragen. Ein Schritt, der bei Hofe und in der katholischen Liga heftige Proteste hervorruft. Noch ist Wallenstein allerdings unangreifbar. Sein Heer hat eine Stärke von 130.000 Mann erreicht. Der Kaiser und sein oberster Heerführer stehen auf dem Gipfel ihrer Macht. Doch auf dem Regensburger Reichstag im Jahr 1630 machen die Fürsten ihrem Unmut Luft und spinnen eine politische Intrige. Denn Ferdinand will den Reichstag nutzen, um seine Nachfolge zu regeln. Sein Sohn, Ferdinand III., soll ihm auf den Kaiserthron nachfolgen, doch dazu benötigt er die Zustimmung der Kurfürsten. Und diese erpressen ihn. Sie können die Wahl Ferdinands III. Zum Thronfolger nicht garantieren, solange Wallenstein Oberbefehlshaber des kaiserlichen Heeres ist. Da es im Sommer 1630 keinen Krieg zu gewinnen gibt, entschließt sich Ferdinand, Wallenstein zu opfern. Äußerlich gefasst, aber persönlich zutiefst enttäuscht, zieht sich dieser auf seine böhmischen Besitzungen zurück. Doch er weiß, der Kaiser wird ihn bald wieder brauchen. Denn schon im Juli 1630 landet der schwedische König Gustav Adolf, ein überzeugter Lutheraner, in Pommern. Er kann in seinem Bestreben, die Macht des deutschen Kaisers einzudämmen, auf die Unterstützung zahlreicher protestantischer norddeutscher Fürsten zählen. Zunächst nimmt man den sogenannten Schneekönig in Wien nicht ernst. Als der aber einen Sieg nach dem anderen gegen Tilly erringt, der dann auch noch in der Schlacht am Lech tödlich verwundet wird, erklingen die ersten Rufe nach Wallenstein. Und so wird dieser 1632 zum zweiten Mal zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen ernannt, allerdings mit Vollmachten, die ihm mehr Macht verleihen als je zuvor. So darf er beispielsweise selbstständig diplomatische Verhandlungen führen. Ein Umstand, der ihm zum Verhängnis werden wird. Nach zermürbenden Kämpfen und kräftezehrenden Belagerungen stehen sich die kaiserlichen und die schwedischen Truppen in der Schlacht bei Lützen, unweit von Leipzig, am 16. November 1632 gegenüber. Stundenlang rennen die Armeen aufeinander ein. Auch als Gustav Adolf fällt, tobt die Schlacht noch 6 Stunden lang weiter. In den späten Abendstunden verlassen schließlich beide Seiten erschöpft das Schlachtfeld. Es gibt keinen eindeutigen Sieger. Dennoch reklamieren beide Parteien den Sieg für sich. Auch in Wien läuten die Siegesglocken. Doch für Wallenstein bedeutet Lützen einen dramatischen Wendepunkt in seinem Leben. Noch auf dem Rückzug vom Schlachtfeld erleidet er einen Gichtanfall, von dem er sich nicht mehr erholt. In den folgenden Monaten bricht Wallensteins Gesundheit völlig zusammen und auch sein Wesen verändert sich. Er gibt sich gegenüber seiner Umwelt rachsüchtig, unbeständig und grausam. Nachdem er in Lützen nur knapp einer Niederlage entgangen ist, lässt er mit unnachgiebiger Härte Soldaten und Offiziere wegen Feigheit und Verrat aburteilen. So lässt er in Prag 13 Offiziere und 5 Reiter öffentlich mit dem Schwert hinrichten. Durch sein Verhalten verliert er nach und nach die Achtung seiner Männer und auch seine Vertrauten distanzieren sich von ihm. Ein Umstand, der es seinen Gegnern leicht macht, ein perfides Komplott gegen ihn zu spinnen. Schon bald drohen ihn Gerüchte, er plane eine Verschwörung gegen den Kaiser zu erdrücken. Man unterstellt ihm, er paktiere heimlich mit dem Schwedenkönig und habe sogar Ambitionen auf die böhmische Krone. Aber eigentlich will Wallenstein nur eines: Zeit gewinnen, um einen Friedensvertrag auszuhandeln. Anfang Januar 1634 diktiert der Schwerkranke seinen letzten Entwurf eines Friedensvertrages. Doch dieses Engagement wird ihm erneut als taktische Finte ausgelegt. Wallenstein sieht sich so arg in Bedrängnis, dass er seine Obristen zum Kriegsrat in sein Quartier in Pilsen beordert und ihnen droht, als Oberbefehlshaber der Armee zurückzutreten, sollten sie sich nicht einstimmig für seinen Verbleib entscheiden. Am Morgen des 13. Januar unterzeichnen alle 47 Generäle eine solche Erklärung, die als erstes Pilsener Revier in die Geschichte eingehen wird. In Wien sieht man in diesem Dokument die Bestätigung der Verschwörung und des Verrats. Ohne es zu wissen, hat Wallenstein mit diesem Revier sein eigenes Todesurteil aufgesetzt. Der Kaiser erlässt daraufhin ein Ächtungsdekret gegen seinen Feldherrn und dessen engste Vertraute. In diesem Dekret wird Wallensteins Stellvertreter Gallas zum neuen Oberbefehlshaber der Armee ernannt. Ihm wird zusammen mit anderen Verschwörern die Aufgabe zuteil, Wallenstein und seine Getreuen gefangen zu nehmen oder zu töten. In Wien ist man sich im Klaren darüber, dass nur Wallensteins Tod das Ziel des Unternehmens sein kann. Zu viel Angst hat man vor der Rache des Abgesetzten. An die Spitze der Mörderklique stellen sich Gallas und Wallensteins General Octavio Piccolomini. Beide schaffen es, zahlreiche Vertraute Wallensteins zur Abkehr von ihrem Feldherrn zu bewegen. Als Wallenstein von seiner Ächtung erfährt, handelt er schnell. Er flieht nach Eger, eine Garnisonsstadt im Nordwesten Böhmens. In seinem Gefolge befindet sich ein weiterer Verräter, der Kommandeur seiner Leibgarde, Walter Butler. Ihn treibt die persönliche Rachgier, da er glaubt, Wallenstein habe heimlich seine Karriere im Heer vereitelt. In Eger warten bereits die Männer fürs Grobe. An ihrer Spitze Walter de Veroux, der Rittmeister der Butlerschen Dragoner. In der Nacht vom 25. auf den 26. Februar ermorden Butlers Dragoner bei einem fingierten Festbankett zuerst Wallensteins Getreue. De Veroux selbst versetzt anschließend seinem ehemaligen Feldherrn in dessen Schlafzimmer den Todesstoß. Als Kaiser Ferdinand wenige Tage später von der Ermordung des Mannes erfährt, der einst sein engster Verbündeter und später sein erbittertster Feind war, lässt er, um sein Gewissen reinzuwaschen, 3000 Seelenmessen lesen. Die Mörder indes entlohnt er reichlich mit Titeln, Gold und Privilegien. Mit diesem feigen Mord endet das Leben eines der mächtigsten Männer im Europa des Dreißigjährigen Krieges. Bei aller Machtgier und allem Streben nach Reichtum und gesellschaftlichem Status muss man Wallenstein attestieren, dass er mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, versuchte, den größten und tragischsten Krieg seines Jahrhunderts zu beenden. Mit Friedrich Schiller kann man ihm zweifelsohne eine ernstliche Neigung zum Frieden bescheinigen und diese als historische Leistung anerkennen.